Erster, mein Sohn, hast du für einen Freund gebürgt? Hast du ihm ein Versprechen gegeben? Zweiter, deine Worte haben dich gefangen. Du bist durch deine Worte in Schwierigkeiten. Dritter, mein Sohn, rette dich. Du bist in der Hand deines Freundes. Geh und bitte ihn sehr. Vierter, gönne deinen Augen keinen Schlaf. Gönne deinen Wimpern keine Ruhe. Fünfter, rette dich wie eine Gazelle. Rette dich wie ein Vogel vom Jäger. Sechster, geh zur Ameise, du Faulpelz. Sieh, wie sie arbeitet. Dann wirst du klug. Siebter, sie hat keinen Chef. Sie hat keinen Anführer. Achter, sie sammelt im Sommer ihr Essen. Sie sammelt ihr Essen zur Erntezeit. Neunter, wie lange willst du schlafen, du Faulpelz? Wann stehst du auf? Zehnter, noch ein wenig Schlaf. Noch ein wenig Ruhe. Elfter, dann kommt Armut zu dir wie ein Bettler. Not kommt wie ein starker Mann. Zwölfter, ein schlechter Mensch lügt. Er spricht falsche Worte. Dreizehnter, er zwinkert mit den Augen. Er zeigt mit den Füßen. Er macht Zeichen mit den Fingern. Vierzehntes, sein Herz ist böse. Er plant immer Böses. Er macht Streit. Fünfzehnter, darum kommt plötzlich Unglück über ihn. Er wird ganz kaputt gehen. Sechzehnter, sechs Dinge hasst Jahwe. Sieben Dinge sind ihm sehr schlimm. Siebzehnter, stolze Blicke. Lügen. Hände, die unschuldige Menschen töten. Achtzehnter, ein Herz, das Böses plant. Füße, die schnell Böses tun. Neunzehnter, wer als Zeuge lügt. Wer Streit zwischen Freunden macht. Zwanzigster, mein Sohn, halte die Regeln deines Vaters. Vergiss den Rat deiner Mutter nicht. 21. Denke immer daran. Behalte es immer bei dir. 22. Wenn du gehst, soll sie dich führen. Wenn du schläfst, soll sie dich schützen. Wenn du aufwachst, soll sie zu dir sprechen. 23. Die Regel ist ein Licht. Der Rat ist ein Licht. Gute Lehren zeigen den Weg zum Leben. 24. Sie schützen dich vor einer schlechten Frau. Sie schützen dich vor den Worten einer fremden Frau. 25. Verlang nicht nach ihrer Schönheit. Lass dich nicht von ihren Augen fangen. 26. Eine fremde Frau macht dich arm. Du hast dann nur noch wenig Brot. Eine Ehefrau hilft dir zu einem guten Leben. 27. Kann jemand Feuer in seine Kleidung legen? Seine Kleider werden brennen. 28. Kann jemand auf heißer Kohle gehen? Seine Füße werden verbrennen. 29. So geht es dem, der mit der Frau eines anderen schläft. Er bekommt eine Strafe. 30. Man schimpft nicht so sehr auf einen Dieb. Er stiehlt, weil er Hunger hat. 31. Wenn er gefangen wird, muss er viel zurückgeben. Er muss alles von seinem Haus geben. 32. Wer Ehebruch begeht, ist dumm. Er will sich selbst schaden. 33. Er bekommt Schaden und Schande. Seine Schande bleibt für immer. 34. Eifersucht macht einen Mann sehr wütend. Er rächt sich und ist nicht nett. 35. Kein Geld kann ihn beruhigen. Er ist nicht zufrieden, auch wenn du viel gibst.